Abschnitt 9 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sechstes Kapitel, Teil 1. Alan stand am Morgen nach seiner ersten Nacht in Thorpe Ambrose früher auf und betrachtete mit einem gewissen Missbehagen darüber, dass er sich in seinem eigenen Hause so fremd fühlte, den Teil seines neuen Besitztums, den er durch das Fenster seiner Schlafstube erblicken konnte. Das Schlafzimmer befand sich über der großen Eingangstür mit ihrem Portikus, ihrer Terrasse und ihrer Stufenflucht, vor der im Hintergrunde der große, dichte Park die Aussicht schloss. Der Morgennebel umschwebte leicht die fernen Bäume und die Kühe weideten gesellig in der unmittelbaren Nähe des eisernen Stakets, das den Park von der Auffahrt zum Hause trennte. »Alles mein«, dachte Alan, indem er seine Besitzungen verdutzt anstaunte. »Hol mich der Henker, das will mir nicht in den Kopf. Alles mein!« Er kleidete sich an, verließ sein Zimmer und ging den Korridor entlang, der nach der Treppe und der großen Eingangshalle führte, wobei er im Vorübergehen der Reihe nach alle Türen öffnete. Die Gemächer in diesem Teile des Hauses waren Schlafzimmer und Ankleidezimmer, hell, geräumig und vollständig möbliert. Alle diese Räumlichkeiten waren unbenutzt, das Schlafzimmer neben Alans eigenem Schlafzimmer allein ausgenommen, welches Midwinter angewiesen worden war. Dieser schlief noch, als sein Freund zu ihm hineinschaute, da er bis spät in der Nacht gesessen hatte, um seinen Brief an Mr. Brock zu schreiben. Alan ging bis ans Ende des ersten Korridors, bog im rechten Winkel in einen zweiten ein und sah sich, nachdem er denselben durchschritten, an dem oberen Ende der großen Haupttreppe. »Nichts Romantisches hier«, sprach er bei sich, indem er die mit schönen Teppichen bedeckte, bequeme, steinerne Treppe hinabsah, die in die moderne, helle Eingangshalle führte. »Es ist nichts in diesem Hause, das Midwinters unruhige Nerven zu stören geeignet wäre. Auch war dort in der Tat nichts derart zu sehen. Alans durchaus oberflächliche Beobachtung hatte ihn für diesmal wenigstens nicht irregeleitet.« Das stattliche Herrenhaus von Thorpe Ambrose, welches nach dem Abreißen des verfallenen alten Wohnhauses errichtet worden war, war kaum 50 Jahre alt. In keinem Teile desselben war irgendetwas Malerisches oder etwas, das im Allermindesten an Geheimnisse und Romantik erinnerte, zu finden. Es war eben ein Landhaus in rein konventionellem Stil, das Produkt der klassischen Idee in verständiger Weise durch den kommerziellen englischen Geist hindurchfiltriert. Von außen betrachtet bot dasselbe den Anblick einer modernen Fabrik, die sich bemüht, wie ein Tempel des Altertums auszusehen. Im Innern war es vom Souterrain bis zum Dache ein Wunder von reicher Bequemlichkeit. »Übrigens ist es ganz recht so«, dachte Alan, indem er langsam und zufrieden die breite, flachstufige Treppe hinunterging. »Zum Henker mit aller Heimlichkeit und Romantik. Lasst uns sauber sein und Bequemlichkeit haben, sage ich.« In der Eingangshalle angelangt, stand der neue Herr von Thorpe Ambrose still und schaute sich ringsum in Ungewissheit, wohin er sich zunächst wenden solle. Die vier Empfangszimmer im Erdgeschoss, je zwei auf jeder Seite, öffneten sich nach der Eingangshalle. Alan versuchte aufs Geratewohl die nächste Tür zu seiner Rechten und sah sich im besten Gesellschaftszimmer. Hier gewahrte er das erste Lebenszeichen unter der anziehendsten Gestalt des Lebens. Ein junges Mädchen war im alleinigen Besitz des Gesellschaftszimmers. Das Wischtuch in ihrer Hand schien darauf hinzudeuten, dass ihr die häuslichen Verrichtungen oblagen. In diesem Augenblicke aber gestattete sie den Ansprüchen der Natur den Vorrang vor den Verpflichtungen ihres Dienstes. Mit anderen Worten, sie betrachtete ihr eigenes Antlitz in dem Spiegel über dem Kamine. So, so, erschreckt nicht vor mir, sagte Alan, als das Mädchen vor dem Spiegel zurückfuhr und ihn in unaussprechlicher Verwirrung anstarrte. »Ich bin ganz eurer Ansicht, mein Kind. Euer Gesicht ist sehr wohl des Ansehens wert. Wer seid ihr?« »Das Stubenmädchen. Gut.« »Und ihr heißt?« »Susan, wie?« »Kommt, euer Name gefällt mir schon. Wisst ihr, wer ich bin, Susan?« »Ich bin euer Herr, obgleich ihr dies kaum glauben mögt.« »Euer Zeugnis? Oh, jawohl. Mrs. Blankert hat euch ein vortreffliches Zeugnis gegeben. Ihr sollt bleiben, fürchtet nichts. Und ihr werdet ein braves Mädchen sein, Susan, und hübsche Häubchen und saubere Schürzen und bunte Bänder tragen und werdet hübsch aussehen und die Möbels abstauben, wie?« Nachdem er in dieser Weise die Pflichten eines Stubenmädchens zusammengefasst, spazierte Alan wieder in die Eingangshalle hinaus und entdeckte hier fernere Lebenszeichen. Ein Bedienter erschien und verbeugte sich, wie es einem Vasallen in einer Leinwandjacke zukommt, vor seinem Herrn. »Und wer mögt ihr wohl sein?« frug Alan. »Doch nicht der Mann, der uns gestern Abend einließ? Ah, das dachte ich mir wohl.« »Der zweite Bediente, wie?« »Zeugnis? Oh ja, vortreffliches Zeugnis. Versteht sich, ihr bleibt.« »Könnt mich als Kammerdiener bedienen, wie?« »Oh, zum Kuckuck mit der Kammerdienerei. Ich kleide mich lieber allein an und bürste meine Kleider am liebsten selbst, und zwar, wenn ich schon drin stecke und wenn ich es nur verstünde beim heiligen Georg, so möchte ich mir sogar die Stiefel selber putzen.« »Was ist dies für ein Zimmer?« »Wohnzimmer, wie?« »Und dies natürlich das Esszimmer.« »Gerechter Himmel, welch eine Speisetafel! So lang wie meine Yacht, ja, noch länger. Aber hört, beiläufig, wie heißt ihr? Richard, wie?« »Nun, Richard, das Schiff, in dem ich segle, habe ich selber gebaut. Was sagt ihr dazu? Ihr seht mir gerade wie der rechte Mann aus, um mir an Bord als Steward zu dienen.« »Wenn ihr auf dem Wasser nicht seekrank werdet.« »Oh, ihr werdet seekrank auf dem Wasser? Nun, dann wollen wir nicht weiter davon reden. Und welches Zimmer ist dies?« »Ah, jawohl, das Bibliothekszimmer, versteht sich, schlägt mehr in Mr. Midwinters Fach als in das meinige. Mr. Midwinter ist der Herr, der hier gestern Abend mit mir ankam, und lasst euch's gesagt sein, Richard, ihr alle sollt ihm dieselbe Aufmerksamkeit wie mir erzeigen.« »Wo sind wir jetzt? Welche Tür ist diese hier hinten? Billardzimmer und Rauchzimmer, wie?« »Das ist herrlich, noch eine Tür und noch mehr Treppen. Wohin führt diese Treppe und wer kommt hier herauf?« »Lassen Sie sich Zeit, Madame, Sie sind nicht mehr ganz so jung wie ehedem. Lassen Sie sich Zeit.« Diese humane Warnung galt einer korpulenten ältlichen Frau, welche Ellen passender mit Mutter denn mit Madame angeredet hätte. 14 Stufen waren alles, was sie vom Herrn des Hauses trennte. Sie stieg dieselben mit 14-maligem Stillstehen und 14 Seufzern hinan. Die Natur, die sich in allen Dingen so mannigfaltig zeigt, ist im weiblichen Geschlechte ganz besonders mannigfaltig. Es gibt Frauen, deren persönliche Eigenschaften an die Liebesgötter und die Grazien erinnern, und es gibt andere, deren persönliche Eigenschaften an Fetttöpfe erinnern. Die in Frage stehende war eine von den anderen Frauen. »Freut mich, Sie so wohl zu sehen, Madame«, sagte Alan, als die Köchin, denn als solche offenbarte sie sich in der Majestät ihres Amtes, vor ihm stand. »Sie heißen Gripper, wie?« »Ich betrachte Sie als die schätzbarste Person im ganzen Hause, Mrs. Gripper, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil niemand im Hause einen so herzhaften Appetit hat wie ich. Meine Befehle? Oh nein, ich wünsche, keine Befehle zu geben. Ich überlasse das alles Ihnen. Eine kräftige Suppe, Fleisch, aus dem der Saft nicht herausgebraten ist, da haben Sie in 2 Worten meine Begriffe von einem guten Diner. Aufgepasst! Hier kommt noch jemand. Oh, versteht sich, der Kellermeister. Wir wollen den Wein im Keller von vorne an durchprobieren und uns bis zu Ende durchtrinken, Herr Kellermeister. Und wenn ich euch dann noch keine gründliche Ansicht über denselben abzugeben imstande bin, wollen wir wieder von vorn anfangen. da wir vom Weine sprechen. Holla, hier kommen noch mehr Leute die Treppe herauf. Schon gut, schon gut. Bemüht euch nicht. Ihr alle habt vortreffliche Zeugnisse und sollt alle bei mir bleiben. Was wollte ich soeben sagen? Etwas über den Wein, ganz recht. Ich will euch etwas sagen, Herr Kellermeister. Es kommt nicht alle Tage ein neuer Herr in Thorpe Ambrose an und es ist mein Wunsch, dass wir alle im besten Vernehmen miteinander anfangen. Lasst die Leute unten einen großartigen Schmaus haben, um meine Ankunft zu feiern und gebt ihnen, was sie am liebsten haben, damit sie meine Gesundheit trinken. Ein Herz, das nimmer froh ist, zu beklagen, nicht wahr, Mrs. Gripper? Nein, ich will mir den Keller jetzt nicht ansehen. Ich wünsche auszugehen und vor dem Frühstück ein wenig frische Luft zu atmen. Wo ist Richard? Sagt einmal, habe ich hier irgendwo einen Garten? Auf welcher Seite des Hauses? Auf dieser Seite, wie? Ihr braucht mich nicht herumzuführen. Ich will allein gehen, Richard, und mich womöglich auf meinem eigenen Besitztum verirren. Mit diesen Worten ging Alan fröhlich pfeifend die Terrassenstufen vor dem Hause hinunter. Er hatte die ernste Pflicht, seine häuslichen Angelegenheiten zu ordnen, zu seiner eigenen völligen Zufriedenheit erfüllt. »Die Leute reden von der Schwierigkeit, mit ihrer Dienerschaft fertig zu werden«, dachte Alan. »Was in aller Welt wollen sie damit sagen? Ich finde dies durchaus nicht schwer.« Nachdem er durch ein zierliches Gittertor eingetreten war, ging er, den Weisungen des Bedienten folgend, in das Gebüsch hinein, hinter dem die Gärten von Thorpe Ambrose gelegen waren. »Ein hübscher, schattiger Ort, um eine Zigarre zu rauchen«, sagte Alan, wie er die Hände in den Taschen daherschlenderte. »Ich wollte, ich könnte es mir in den Kopf hineintrommeln, dass dies alles wirklich mir gehört.« Das Gebüsch öffnete sich auf einen großen Blumengarten, der in der hellen Morgensonne funkelnd in seiner Sommerpracht dalag. Auf der einen Seite führte ein Bogengang, der durch eine Mauer gebrochen war, nach dem Obstgarten. Auf der anderen gelangte man vermittels einer Rasenterrasse auf einen niedrigeren Platz, der wie ein italienischer Garten angelegt war. An den Springbrunnen und Statuen vorübergehend erreichte Alan abermals ein Gebüsch, das dem Anscheine nach in einen entlegenen Teil der Anlagen auslief. Bis hierher hatte sich nirgendwo ein menschliches Wesen sehen oder hören lassen. Doch als er am Ende des zweiten Gebüsches anlangte, war es ihm, als ob er etwas höre. Er stand still und lauschte. Es waren zwei deutlich vernehmbare Stimmen, eine ältere, die sehr halsstarrig, und eine jugendliche, die sehr aufgebracht klang. »Es nützt nichts, Miss«, sagte die erstere Stimme. »Ich darf es nicht erlauben und will es nicht erlauben. Was würde wohl Mr. Armadale dazu sagen?« »Wenn Mr. Armadale der Gentleman ist, für den ich ihn halte, ihr altes Ungeheuer«, erwiderte die jugendliche Stimme, »so würde er sagen, kommen Sie in meinen Garten, so oft es Ihnen beliebt, Miss Milroy, und pflücken Sie so viele Sträuße, wie es Ihnen gefällt.« Alans klare blaue Augen funkelten mutwillig. Durch einen plötzlichen Einfall angespornt, schlich er leise nach dem Ende des Gebüsches, schoss um die Ecke, sprang über ein niedriges Staket und befand sich in einem zierlichen kleinen Gehege, durch das sich ein Kiespfad hinzog. In kurzer Entfernung erblickte er auf diesem Pfade eine junge Dame, die ihm den Rücken zuwandte und sich an einem alten Mann vorbeizudrängen versuchte, der sich ihr mit dem Rechen in der Hand hartnäckig und kopfschüttelnd in den Weg stellte. »Kommen Sie in meinen Garten, so oft es Ihnen beliebt, Miss Milroy, und pflücken Sie so viele Sträuße, wie es Ihnen gefällt«, rief Alan, ihre Worte wiederholend. Die junge Dame wandte sich mit einem hellen Aufschrei zu ihm um. Ihr Musselinröckchen, das sie vor sich emporhielt, entglitt ihrer Hand und aus demselben stürzte ein ganzer Schoß voll Blumen auf den Kiespfad. Ehe noch ein Wort weiter gesagt werden konnte, trat der unerschütterliche alte Mann vor und ging mit der größten Gelassenheit auf den Gegenstand seines eigenen persönlichen Interesses ein, wie wenn durchaus gar nichts vorgefallen und außer ihm und seinem neuen Herrn niemand zugegen gewesen wäre. »Ich heiße Sie bescheidentlich in Thorpe Ambrose willkommen, Sir«, sagte der Alte. »Ich heiße Abraham Sage und bin seit mehr als 40 Jahren in diesen Anlagen angestellt gewesen. Ich hoffe, dass Sie die Güte haben werden, mir meine Stelle zu lassen.« Mit diesen Worten, nur sein eigenes Interesse verfolgend, redete der Gärtner seine neuen Herren an und sprach vergebens. Allen lag auf dem Kiespfade auf den Knien, um die gefallenen Blumen aufzusammeln, und empfing seine ersten Eindrücke von Miss Milroy. Sie war hübsch und auch wieder nicht hübsch. Sie bezauberte, sie enttäuschte, sie bezauberte abermals. Nach dem gewöhnlichen Maßstabe für weibliche Schönheit war sie zu klein und zu entwickelt für ihr Alter, und dennoch würden wenige Männer ihre Gestalt anders gewünscht haben, als sie war. Ihre kleinen Hände waren so hübsch gerundet und hatten so niedliche Grübchen, dass es schwer war zu bemerken, wie rot sie seien vor Übermaß gesegneter Jugend und Gesundheit. Ihre Füße waren eine zierliche Entschuldigung für ihre alten, schlecht sitzenden Schuhe, und der Anblick ihrer Schultern entschädigte für das Musselingewand, das dieselben zu bedecken bestimmt war. Ihre dunkelgrauen Augen bezauberten durch die klare Weichheit der Farbe, durch ihre Lebhaftigkeit, Zärtlichkeit und die sanfte Gutherzigkeit des Ausdrucks. Ihr Haar war, soweit ein abgetragener alter Gartenhut dasselbe sichtbar werden ließ, gerade von derjenigen hellen Schattierung von Braun, die durch den Kontrast den Wert der dunkleren Schönheit ihrer Augen erhöhte. Nach diesen Reizen aber fingen dieselben begleitenden kleinen Fehler und Unvollkommenheiten dieses sich selbst widersprechenden Mädchens wieder an. Ihre Nase war zu kurz, ihr Mund zu groß, ihr Gesicht zu rund und zu rosig. Die grausige Gerechtigkeit der Fotografie würde kein Erbarmen mit ihr gehabt, und die Bildhauer des alten Griechenland würden sie mit Bedauern aus ihrem Atelier heraus komplimentiert haben. Allein alles dieses zugegeben war, der Gürtel der Miss Milroys Taille umschlang dennoch ein Venusgürtel, und Ellen hatte sich bereits in sie verliebt, ehe noch die zweite Handvoll Blumen aufgesammelt war. »Oh, tun Sie das nicht, bitte, Mr. Armadale, tun Sie das nicht«, sagte sie, die Blumen unter Protest entgegennehmend, wie Ellen dieselben in den Schoß ihres Kleides zurückwarf. »Ich bin so beschämt. Ich beabsichtigte gar nicht, mich in dieser dreisten Weise in Ihren Garten einzuladen. Meine Zunge ging mit mir durch. Glauben Sie es mir? Was kann ich nur zu meiner Entschuldigung sagen? Oh, Mr. Armadale, was müssen Sie nur von mir denken?« Ellen sah plötzlich eine Gelegenheit zu einem Kompliment und warf ihr dasselbe sofort mit der dritten Handvoll Blumen zu. »Das will ich Ihnen gleich sagen, Miss Milroy«, antwortete er in seiner offenen, knabenhaften Weise. »Ich denke, dass der glücklichste Spaziergang, den ich in meinem ganzen Leben gemacht habe, derjenige ist, der mich heute Morgen hierher führte.« Er sah dabei lebhaft und schön aus. Er redete nicht zu einem Weibe, das von Bewunderung übersättigt war, sondern zu einem Mädchen, das eben erst sein Frauenleben begann, und es tat ihm jedenfalls keinen Abbruch, dass er in der Rolle des Herrn von Thorpe Ambrose sprach. Der reumütige Ausdruck schwand allmählich aus Miss Milroys Gesichte, sie blickte bescheiden und lächelnd auf die Blumen in ihrem Schoße. »Ich verdiene tüchtig ausgezankt zu werden«, sagte sie, »ich verdiene keine Komplimente, Mr. Armadale, am allerwenigsten von Ihnen.« »Oh doch«, rief der ungestüme Allen, indem er behende aufsprang, »und übrigens ist es kein Kompliment, es ist wahr. Sie sind das Hübscheste. Ich bitte um Vergebung, Miss Milroy, diesmal ging meine Zunge mit mir durch.« Nichts fällt wohl der weiblichen Natur im Alter von 16 Jahren schwerer, als ernst zu sein. Miss Milroy kämpfte mit sich, kicherte, kämpfte abermals und bezwang sich dann für den Augenblick. Der Gärtner, der noch immer regungslos an derselben Stelle stand und auf die nächste passende Gelegenheit wartete, erblickte dieselbe jetzt und schob sanft sein persönliches Interesse in die erste Spalte des Schweigens, die sich für ihn geöffnet, seit Allen auf dem Schauplatze erschienen war. »Ich heiße Sie bescheidentlich in Thorpe Ambrose willkommen, Sir«, sagte Abraham Sage, hartnäckig seine kleine Vorstellungsrede noch einmal anfangend. »Ich heiße«, ehe er noch seinen Namen aussprechen konnte, blickte Miss Milroy zufällig in das halsstarrige Gesicht des Gartenkünstlers und verlor augenblicklich und unwiderruflich alle Macht über ihren schwer errungenen Ernst. Ellen, niemals abgeneigt, jeder Art von geräuschvollem Beispiele zu folgen, stimmte mit großem Behagen in ihr Gelächter ein. Der weise Mann der Gärten verriet weder Erstaunen noch zeigte er sich gekränkt. Er wartete einen abermaligen Augenblick des Schweigens ab und suchte denselben, als die beiden jungen Leute innehielten, um Atem zu schöpfen, wiederum mit einigen Worten zugunsten seiner persönlichen Interessen auszufüllen. »Ich bin seit mehr als 40 Jahren«, fuhr Abraham Sage unerschütterlich fort, »in diesen Anlagen...« »Ihr sollt noch 40 Jahre in diesen Anlagen beschäftigt bleiben«, erwiderte Ellen, sobald er zu sprechen imstande war, »wenn ihr nur den Mund halten und eurer Wege gehen wollt.« »Danke Ihnen bestens, Sir«, sagte der Gärtner mit der äußersten Höflichkeit, doch ohne irgendein Anzeichen, dass er den Mund halten und seiner Wege gehen wollte. »Nun«, sagte Ellen. Abraham Sage räusperte sich sorgfältig, nahm seinen Rechen aus der einen Hand in die andere und indem er dieses unschätzbare Werkzeug mit ernstem Interesse und großer Aufmerksamkeit betrachtete, wandte sich dieser unerschütterliche Alte abermals an Ellen. »Ich wünsche bei einer passenderen Gelegenheit einmal von meinem Sohne achtungsvoll zu Ihnen zu reden, Sir. Es wird Ihnen vielleicht im Laufe des Tages gelegener sein.« »Ihr ergebenster Diener, Sir, und meinen besten Dank. Mein Sohn ist streng mäßig, er ist an den Stall gewöhnt und ein Mitglied der anglikanischen Kirche, ohne eine belästigende Familie.« Nachdem Abraham Sage in dieser Weise seinen Sohn provisorisch der Achtung seines Herrn empfohlen, schulterte er seinen unschätzbaren Rechen und humpelte langsam von dannen. »Wenn dies eine Probe von einem zuverlässigen alten Diener ist«, sagte Ellen, »so denke ich, dass ich es lieber wagen will, mich von einem neuen betrügen zu lassen. Jedenfalls, Miss Milroy, sollen Sie nicht wieder von ihm belästigt werden. Alle Blumenbeete in diesen Gärten stehen Ihnen zu Diensten und alles Obst in der Obstzeit ebenfalls.« »Oh, Mr. Armadale, Sie sind sehr, sehr gütig. Wie soll ich Ihnen danken?« Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 11. Oktober 2023.